ابتدي بالحمد لله واحمده واثني عليه واعترف له بالولايا كل خلق im Paradies ist das, was ein Auge noch nie gesehen hat. Das, was im Paradies gibt, hat ein Auge noch niemals zu sehen bekommen. Und hat ein Ohr noch nie gehört. Und hat sich ein Herz niemals vorstellen können. Niemals kann sich jemand das vorstellen. Und das alles, und im gleichen Moment, Allah ist mit dir zufrieden. Für alle Ewigkeit ist er mit dir zufrieden. Und niemals auf dich zornig. Niemals wird Allah auf dich zornig sein im Paradies. Und er wird dir das sagen. Was wünschst du dir, mein Diener? Ich werde niemals auf dich zornig sein. Ich werde Ewigkeit mit dir zufrieden sein. Allah, liebe Geschwister, was für ein Paradies ist das? Was für ein Gewinn ist das, liebe Geschwister? So muss es für uns eine Aufmunterung sein, dafür zu kämpfen, dafür zu beten, dafür zu spenden, dafür aufzustehen, dafür zu Allah zu rufen, dafür geduldig zu sein, liebe Geschwister. Es ist aber ein Druck, den Lieben. Wir haben dich nicht gesucht. Weil sie bereit waren zu sterben. Sie waren bereit zu sterben. Inshallah beginnen wir nun mit dem, yani mit dem Vortrag. Und die Brüder haben mich yani sozusagen yani kalt erwischt und geschockt, als ich gerade kam, weil yani geplant war, dass ich yani erst heute Abend meinen ersten Vortrag yani, oder den ersten Vortrag halte. Und habe jetzt meine yani die Vorträge, die ich vorbereitet habe, nicht bei mir und muss jetzt versuchen, irgendwie yani, mit den kleinen Informationen, die mir Allah gegeben hat, yani, einfach so einen Vortrag zu halten, weil ein anderer Bruder nicht yani verhindert war yani, oder nicht gekommen ist. Auf jeden Fall yani, möge Allah Azza wa Jalla uns At-Tawfiq geben und Al-Ikhlas fil Qawli wal Amal. Und ich bitte eigentlich noch die Brüder noch zu einer wichtigen Sache, und zwar, dass sie yani versuchen sollten. Ich sehe, dass nämlich Allah Azza wa Jalla vielleicht einer oder zwei oder drei Brüder höchstens einen Stift und ein Blatt in der Hand haben. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr wenig. Und sehr, yani, man kann nicht in einem Seminar 10, 15 Vorträge yani, hintereinander hören, innerhalb von 2 Tagen, und dann sich so viele Sachen merken. Ja, besonders in unserer Zeit, in der wir uns sowieso wenige Sachen merken, weil wir alles speichern im Computer oder im Handy und so weiter. Yani, so vergisst man das meiste. Und dann geht man nach Hause und dann will man der Mutter, der Frau, den Kindern irgendein Hadith sagen. Ja, oh nein, ich habe vergessen, das habe ich vergessen. Yani, da bleibt nicht mehr viel von übrig. Deswegen ist es eigentlich wichtig, und inshallah, wenn man die Möglichkeit hat, jetzt gleich oder irgendwie sich ein Blatt yani, von einem Bruder zu nehmen, oder hier in der Nähe, yani, wir sind nah am Zentrum, sich einen Block zu kaufen oder ein paar Papier zu besorgen, wäre es besser, inshallah. Dass man sich yani, wenigstens stichwortartig. Sachen aufschreibt oder Hadith aufschreibt oder wichtige yani, Informationen aufschreibt, dass man diese yani, behält oder weitergeben kann. Schwestern hören nicht. Ich habe keinen Stift. Das heißt, er hat es gehört. Achso, da eben schon. Soll auf Computer schreiben. Ja. Da eben, inshallah, beginnen wir mit dem Vortrag. Und inshallah werde ich sprechen über das Paradies und den Weg dorthin. Das Paradies, Al-Jannah, und der Weg ins Paradies. Und liebe Geschwister, ich weiß nicht, was ich euch über das Paradies sagen soll. Was soll ich euch über das Paradies berichten, wo ihr doch zum einen selbst vieles gehört habt und vieles euch yani, vielleicht vorstellt obwohl man es sich nicht vorstellen kann. Wie es der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte. Aber was soll ich euch über ein Paradies berichten, wenn dieses Paradies Allah azza wa jal, der Allmächtige, der Gnädige, der Schöpfer Himmel und Erden, des ganzen Universums, der Schöpfer der Tierwelt, der Schöpfer, der die Menschen erschaffen hat, diese wunderschönen Geschöpfe, diese schlauen Geschöpfe aus einem Samen, aus einem Tropfen Wasser, subhanallah. Und er hat sie allhörend, allsehend und sprechend gemacht. Was soll ich euch über ein Paradies berichten? Dass Allah azza wa jal, der Allmächtige, der diese schönen Meere und diese Seen und diese Flüsse und diese Vögel und diese Fische und die Sterne und die Sonne und den Mond erschaffen hat, was soll ich euch über ein Paradies berichten, den dieser Allmächtige mit seiner eigenen Hand erschaffen hat? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in der authentischen Überlieferung, im Paradies ist das, was ein Auge noch nie gesehen hat. Das, was im Paradies gibt, hat ein Auge noch niemals zu sehen bekommen. Und hat ein Ohr noch nie gehört. Und hat sich ein Herz niemals vorstellen können. Niemals kann sich jemand das Paradies vorstellen. Obwohl wir wissen, dass es im Paradies Erdbeeren gibt. Und Granatäpfel und Bananen und Kirschen und. Und dass die Frauen so wunderschön sind. Und dass sie, und die Männer so wunderschön sind. Und. Aber trotzdem, Allah sagt, das, was im Paradies gibt, das kann sich keiner vorstellen. Es liegt über unserer Vorstellungsmacht. Man kann sich das nicht vorstellen. Du kannst nachts im Bett liegen und überlegen, Allahu Akbar, so und diese Flüsse, und das sind so Perlen und ein Fluss aus Honig und ein Fluss aus Wasser und ein Fluss aus Milch und Wallah, es ist nicht diese Milch, die wir kennen. Und es ist nicht der Honig, den wir kennen. Und es ist nicht das Wasser, das wir kennen. Was ich noch nie einem Menschenherz vorstellen könnte. Das Schönste im Paradies, oder zu den schönsten Sachen im Paradies, ist die Ewigkeit, subhanallah. Ihr seht ja nicht, wie die Menschheit danach strebt, dass die Menschen länger leben. Medizin und das und Medikamente und gegen dieses und gegen jene Krankheit. Und sie versuchen länger und länger und länger zu leben. Warum? Weil ihnen das Leben gefällt. Weil der Mensch den Tod verabscheut. So wie es Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt. Der Mensch verabscheut den Tod, das Ende. Und deswegen ist das Schönste im Paradies, oder zu den schönsten Sachen im Paradies, die Ewigkeit. Es hat kein Ende. Es hört niemals auf. Die Gnade Allahs, die Zufriedenheit Allahs hört niemals auf. So wie Allah zu den Paradiesbewohnern sprechen wird, und er wird zu ihnen sagen, was wünscht ihr euch? Er sagt zu ihnen, was wünscht ihr euch, meine Diener? Und die Gläubigen werden sagen, oh Allah, was sollen wir uns noch wünschen? Und du hast uns von der Hölle bewahrt. Und du hast uns in deinem Paradies eingehen lassen. Welchen Wunsch sollen wir noch haben? Und er sagt es wieder. Was wünscht ihr euch, meine Diener? Bis Allah selber sagt, sie anspricht und denen sagt, ich werde mit euch zufrieden sein für die Ewigkeit und niemals auf euch zornig sein. Und dann werden die Gnaden Allahs und die Barmherzigkeit Allahs noch größer zu den Gläubigen, bis das Allah Azza wa Jal die größte und schönste Gnade ihnen gewährt, indem er sich ihnen zeigt und die Vorhänge aufgehen, die Vorhänge des Nur, des Lichtes, das Licht von Allah Azza wa Jal aufgehen und sie Allah Azza wa Jal sehen werden. Mit ihren eigenen Augen, so wie der Gesandte Allah Sallallahu Alaihi Wasallam sagte zu den Sahaba, ihr werdet Allah Azza wa Jal sehen. Genauso wie ihr den Mond erblicken könnt, bei Vollmond, bei einem klaren Himmel. Allahu Akbar, was für eine Ni'ma wird das sein, seinen eigenen Schöpfer zu sehen. Und das wird die größte Ni'ma sein im Paradies. Die größte und schönste Ni'ma, die schönste Barmherzigkeit des Paradieses, seinen eigenen Schöpfer zu sehen. Aber liebe Geschwister, das Paradies ist wunderschön und das Paradies ist ewig und das Paradies ist auch nicht günstig. Das Paradies ist nicht günstig. Der Weg dorthin ist nicht einfach, liebe Geschwister. Der Prophet sagte, das Paradies, der Prophet Muhammad sagte in einem Hadith, in einer authentischen Überlieferung, die Ware Allahs ist teuer und die Ware Allahs ist das Paradies. Das Paradies ist nicht in einem Supermarkt zu finden, liebe Geschwister. Überlegt doch nur, subhanallah, wenn man einen Urlaub bucht, in die Malediven oder irgendwo in einem nach Dubai oder irgendwo in ein weit entferntes Land und man begibt sich in ein 5-Sterne-Hotel, subhanallah, man bezahlt nur für ein paar Tage, für eine Woche, so große Geldsummen. Warum? Weil die dort einen Tisch haben, vielleicht nur 5 Meter, 10 Meter, offenes Buffet mit ganz vielen Leckereien. Und in deinem Zimmer hast du ein größeres Zimmer als sonst, dein schönes Badezimmer und für ein paar Momente. Und für Sachen, die vergänglich sind. Kaum bist du da raus, ein paar Wochen danach hast du vergessen, wie das alles aussah. Dieses Essen, nach ein paar Minuten ist das, oder ein paar Stunden, ist das verdaut und vergessen. Aber nicht so im Paradies, subhanallah. Im Paradies, du isst und trinkst, und danach wird das Essen und das Trinken, das gefällt dir mehr und mehr, der Geschmack wird noch besser. Von schön zu schöner. Nicht wie in der Dunya. In der Dunya, du beißt einmal in den Apfel und zweites Mal, am Anfang hast du richtig Appetit drauf, ja, und dann wird dieser Genuss, je länger man es isst, ja nee, der Appetit war am Anfang am größten und ja, dieses Verlangen danach und dieser Geschmack, und dann wird es ja nie weniger schön. Wenn du es jeden Tag isst, jeden Tag Nudeln oder Äpfel oder dann irgendwann auch hast du ein bisschen weniger Lust darauf. Ja? Hast du die Nase voll davon. Aber nicht so im Paradies, subhanallah. Im Paradies genau im Gegenteil. Du beißt einmal in den Apfel rein und es ist ein unbeschreiblicher Geschmack. Es ist die Schöpfung Allahs Azza wa Jal für seine gläubigen Diener. Und der zweite Biss ist viel besser als der erste. Der dritte Biss ist viel genüsslicher als der zweite. Und der vierte ist noch süßer als der dritte. Allahu Akbar. Der Mann kommt nach Hause. Und er sieht seine Frau. Und seine Frau sagt zu ihm, Allahu Akbar. Deine Gestalt hat sich geändert. Du bist schöner geworden, als du vorhin warst. Und er sagt zu ihr, Allahu Akbar, du bist auch schöner geworden als vorhin. Und jedes Mal, wenn sie sich wiedersehen, werden sie schöner, subhanallah, genau im Gegenteil von der Dunya. In der Dunya kommt eine Falte nach der anderen, ein Kilo nach dem anderen, ja, und so weiter. Und ein Haar weniger als am Tag zuvor. Und in der Dunya, das ist die Dunya, und die Akhira ist anders. Man wird von sehr schön zu schöner und besser und genüsslicher, Allahu Akbar. Und das ist die Ware Allahs. Deswegen sagt der Prophet, die Ware Allahs ist teuer. Und die Ware Allahs ist das Paradies. Und Allah, man kann über das Paradies viele Vorträge halten, wie ihr wisst. Gelehrte haben darüber Bücher geschrieben. Weil es so viele Überlieferungen gibt, so viele authentische Hadiths darüber gibt, was für einen Genuss man hat mit seiner Ehefrau, mit seinem Ehemann. Ja, wie das Alter der Paradiesbewohner, das Aussehen der Paradiesbewohner, yani sogar der Akt im Paradies und. Subhanallah, yani, man kann wirklich darüber viel erzählen. Aber ich weiß, dass ihr yani, oft darüber Vorträge gehört habt, deswegen will ich über eine andere Sache reden, die ich schon yani, zuvor yani, angesprochen habe, und zwar das Paradies und der Weg dorthin. Der Weg ins Paradies, liebe Geschwister. Weil das Paradies, yani, es gibt keinen, der yani, nicht dahin will. Von den Gläubigen. Sogar von den Ungläubigen, wenn du sie fragst, sie wollen, wenn die irgendwo hinkommen, und wollen ins Paradies. Außer ganz wenige, sagen, nee, ich komme lieber in die Hölle. Möge Allah ihnen yani, ihre Wünsche annehmen. Und unsere Wünsche annehmen. So ist yani, der Wunsch danach eine logische Sache. Und Konsequenz des Gläubigen. Warum betet ein Gläubiger? Warum fastet ein Gläubiger? Warum steht er morgens auf? Warum kämpft er? Warum gibt er so viel Energie für diese Sache? Er will ins Paradies. Er will ein schönes Leben haben. Ein schönes, ewiges Leben haben in der Zufriedenheit seines Schöpfers. Und befreit werden von der Strafe anders. So ist der Weg ins Paradies. Eine Sache, die uns heute und jetzt interessiert. Wie komme ich ins Paradies? Was muss ich machen? Welche sind die Taten, die mich dorthin bringen? Denn wir sind heute nicht in dem Augenblick, in dem man ins Paradies kommt oder in die Hölle, sondern wir sind in dem Ereignis befinden wir uns, in dem wir dafür arbeiten. Daraufhin arbeiten, entweder dorthin oder dorthin zu kommen. Denn hier wird deine Bleibe gebaut. Der Gläubige oder allgemein der Mensch, der baut sein Haus im Jenseits hier in der Dunya. Mit seinen Taten, des Herzens und seinen Taten des Körpers. Und es ist ja nie für uns keine Frage, was ja nie der größte Aspekt ist oder der größte Grund, wodurch man ins Paradies kommt. Diese Sache ist bei jedem Muslim eine absolut klare Sache, dass es ja nie keinen anderen und größeren Grund gibt für den Eintritt ins Paradies als den einen Gott glauben, den Monotheismus, den Tawhid. Weil Allah Azza wa Jalla gesagt hat, er hat den Menschen und die Djinn aus keinem anderen Grund erschaffen, wofür? Illa liya'budun. Illa liwahidun. Außer, dass sie Allah Azza wa Jalla dienen. Außer, dass sie Allah Azza wa Jalla einzig und alleine dienen und ihm nichts beigesellen. Und das ist natürlich der Grund, für unser Dasein. Unsere Existenz basiert auf diesem Punkt, auf dem Tawhid, dass wir Allah Azza wa Jalla einzig und alleine anbeten. Und deswegen ist das der größte, der allergrößte Grund, warum der Mensch ins Paradies eingehen darf. Dass er Allah Azza wa Jalla einzig und alleine anbetet und ihm nichts und keinem beigesellt. Und dann, und das ist sozusagen die erste Säule des Islam, dass man Allah Azza wa Jalla allein anbetet und dies auch bezeugt, dass es deine Aqida ist, deine Einstellung, dein Weg, dass wir Allah allein anbeten und ihm nichts beigesellt. Und daraufhin kommen was? Kommen die Taten des Körpers auch. Taten der Zunge, der Augen, des Körpers, der Hände. So wie Allah Azza wa Jalla in vielen Koranversen uns auch berichtete. Urithtumuha bima kuntum was ta'malun. Dieses Paradies, das habt ihr bekommen durch eure Taten. Und manchmal denkt vielleicht einer, Hadith vom Prophet Muhammad sallam, in dem der Prophet Muhammad sallam sagte, keiner geht ins Paradies rein mit seinen Taten. Und dann sagt die Sahaba, nicht mal du, Gesandter Allahs. Und der Gesandte, der Liebling Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte was? Auch nicht ich. Auch nicht ich, außer dass Allah azza wa jalla, mich durch seine Barmherzigkeit eingehen lässt. Nicht mal der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, geht mit seinen Taten ins Paradies, obwohl sein ganzes Leben war was? War At-Tawhid, war At-Tadhiya, lillahi azza wa jal, Aufopferung. Sein ganzes Leben, 23 Jahre in der Da'wa, hat er, als Allah azza wa jal zu ihm sprach und sagte, Qum fa'anthir, wa rabbaka fa'kabbir, ist er aufgestanden und hat sich nicht mehr hingesetzt. 23 Jahre lang hat er zum Islam gerufen, hat er den Dschihad fi sabilillah gemacht, hat er geblutet, bi abi ummi huwa sallallahu alaihi wasallam, hat er gekämpft, hat er Da'wa gemacht, er ist ausgewandert, er hat sein Vermögen ausgegeben. Und nicht mal er kommt. Und er hat Allah gefürchtet, subhanallah, das gottesfürchtigste Herz, das Herz, kein Herz dieser Welt, dieser Erde, hatte so viel Ehrfurcht wie das Herz von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Von Adam bis zum letzten Menschen. Kein Herz hatte jemals so viel Ehrfurcht vor Allah wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Und er ist einer der Propheten und der Gesandten und nicht irgendeiner. Und selbst er kommt nicht mit seinen Taten ins Paradies. Und ihr wisst dass die Propheten und die Gesandten, Allah hat sie bewahrt und geschützt vor den Sünden, dass sie, auf jeden Fall kein einziger Prophet macht eine große Sünde. Die sind bewahrt davor, vor Schändlichkeiten und vor Schändlichkeiten und vor großen Sünden und so weiter. Warum? Weil es sich nicht gehört, dass ein Prophet, ein Botschafter Allahs, schlechte Sachen macht und daraufhin zu Allah ruft. Das gebührt sich nicht für diese Stufe. Und dann sagt mir einer vielleicht, du sagst doch selber, der Hadith vom Propheten. Nicht mal der Gesandte Allah kommt mit seinen Taten ins Gebet, ins Paradies, den Taten ins Paradies. Allah sagt es im Koran. Aber was wie erklärt man das? Diese ganzen Taten, liebe Geschwister, die sind der Grund für die Barmherzigkeit, die Allah Azza wa Jalla, durch die Allah Azza wa Jalla dich ins Paradies eingehen lässt. Man geht rein ins Paradies mit der Barmherzigkeit Allahs, einzig und alleine. Und unsere ganzen Taten und die Taten der Gläubigen sind der Sebab dafür. Wie Allah Azza wa Jalla das auch im Koran erwähnt. ورحمتي وسعت كل شيء. Meine Barmherzigkeit, Allah spricht, meine Barmherzigkeit umfasst alle Dinge, umfasst alles. Die Barmherzigkeit Allahs Azzawajal ist größer als alles andere. Umfasst alles und alle Dinge. Aber für wen hat er sie geschrieben? Für wen hat er sie bestimmt? Was sagt Allah Azzawajal? Diejenigen, die Allah fürchten. Diejenigen, die Allah fürchten. Und deswegen, liebe Geschwister, ist der, die Taten, sind die Taten der Grund für die Barmherzigkeit, durch die man in das Paradies eintreten darf. Und deswegen, liebe Geschwister, haben die Sahaba und die Propheten davon ganz viel gehabt. Und diese Taten vermehrt und vermehrt, weil sie wussten, dass das der Weg ist ins Paradies und weil sie wussten, dass das der Sinn ihrer Existenz ist. Weil diese guten Taten, das Gebet und das Fasten und die Zakah und die Hajj und das gute Benehmen und alles andere, ist ja al-Ibadah. Das ist al-Ibadah und al-Dhikr und al-Da'wah und al-Jihad fi sabilillah und Birrul Walidayn. Das, diese ganzen Taten, die wir machen im Islam, die Allah Azza wa Jalla liebt, sind die Ibadah, sind ja nie der Grund für unser Dasein. Li'abudun, dass sie Ibadah machen, dass sie Allah dienen mit den guten Taten. Und natürlich, liebe Geschwister, gibt es Taten und Taten. Alle Taten, die Allah Azza wa Jalla liebt, sind gut für den Diener. Bring dich Allah Azza wa Jalla und dem Paradies näher. Aber es gibt gute Taten und es gibt im gleichen Moment bessere Taten. Und noch bessere Taten. Und den Unterschied kennen natürlich die Gelehrten und diejenigen, die ihr Wissen vermehren. Die kennen den Unterschied. Zu dieser Zeit ist diese oder jene Tat am besten. Weil Allah Azza wa Jalla uns erschaffen, liyabluwakum was ayyukum ahsanu amala. Ich akthar mu'amala. Allah sagt in Surah Al-Mulk, dass er euch prüft, wer von euch die besten Taten macht. Nicht die meisten Taten. Die besten Taten. Warum? Oder wie ist das zu erklären? Es ist zu erklären mit dem Hadith von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indem er einmal aus dem Haus, morgens nach dem Fajr-Gebet rausgegangen ist. Und dann wieder war es Aisha radiallahu anha. Ich habe auch einmal gehört, dass es eine andere Frau des Propheten war. Und sie saß dort und hat Dhikr gemacht. Die hat Allah gedacht. Und dann ist er rausgegangen und war eine lange Weile ist er weggeblieben. Und ich hörte manchmal von dem einen oder anderen Gelehrten, eine Stunde oder zwei Stunden ungefähr, Allahu a'lam, man kann das nicht genau oder präzise sagen. Aber er war für eine längere Zeit aus dem Haus und kam dann wieder. Und dann sagte der Prophet Muhammad zu seiner Frau, schaut euch diese rechtschaffenen Frauen, die Mutter der Gläubigen. Er sagte zu ihr, hast du... Und dann kam er nach Hause und sie saß immer noch an dem gleichen... am gleichen Platz und machte immer noch Dhikr und gedachte Allah Azza wa Jalla. Dann saß er und dann sprach er sie an und sagte zu ihr, hast du etwa Dhikr gemacht? Seitdem ich rausgegangen bin, bis ich jetzt wiedergekommen bin, sitzt du immer noch da und machst immer noch Dhikr? Sie sagte ja. Dann sagte er zu ihr, was? Sagte sie, Wallahi, ich kenne vier Worte. Wenn du sie dreimal wiederholt hättest, hättest du mehr Belohnung bekommen, als diese ganze Dhikr, die du gemacht hast. Vier Worte. Im Arabischen kann man auch Sätze als Worte bezeichnen. Vier Worte, hättest du sie dreimal gesprochen, hättest du mehr Belohnung bekommen. Seht ihr, Ahsanu Amala, die besten Taten. Die hat natürlich von der Zeit her, hat die viel, viel mehr investiert. Eine Stunde lang kannst du, oder zwei Stunden, in denen du sitzt, kannst du sehr, sehr viele Sachen sagen. Sehr viel Allah danken mit Alhamdulillah oder Allahu Akbar oder Subhanallah oder anderen Arten des Dhikr. Aber der Prophet brachte ihr bei, Und dann hatte sie ein Wissen, was sie zuvor nicht hatte. Er brachte ihr eine ganz leichte Sache. Eine Sache, die du ja nie in weniger als eine Minute sprechen kannst und du bekommst die Belohnung mehr als eine Stunde oder zwei Stunden. Deswegen, Jani, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, damit ihr euch, Jani, prüft, wer von euch die besten Taten macht. Dass Allah also sieht, wer die besten Taten macht und nicht die meisten. Er sagte zu ihr, damit man das auch lernt, Jani, für die Brüder oder Schwestern, die nicht, Jani, die Azkar des Morgens und des Abends, Jani, machen, jeden Tag, oder nicht kennen, weil die auch dazu gehören, Jani, er sagte zu ihr, hättest du dreimal wiederholt, Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Ich kann ja diese Worte jetzt aus meinem Kopf schwer übersetzen, dass ja niemand preist Allah Azza wa Jal, man in diesen Worten gedenkt man Allah und diese Hadith oder diese Dhikr, dieses Bittgebet steht auch in Husn Muslim, yani Deutsch, Türkisch, Albanisch, in allen Sprachen. Ja, mit Wortlaut, mit Übersetzung und. Das kann ja nicht jeder von euch nachlesen, weil jeder Muslim ja nie so ein Buch entweder bei sich hat oder zu Hause hat. Ja, und man preist Allah Azza wa Jal und man gedenkt Allah Azza wa Jal mit diesen wunderschönen Worten. Und das sagst du dreimal. Guck mal, ich habe dafür vielleicht 10 Sekunden gebraucht. Und du sprichst sie dreimal aus. Morgens und dreimal abends. Und es ist ja nicht von der Belohnung mehr, als dass du da vielleicht eine ganze Stunde sitzt und Allah gedenkst. Subhanallah. In was? In 30 Sekunden oder 60 Sekunden. Deswegen ist es wichtig, dass man sein Wissen mehrt. Deswegen ist das auch der Vorteil der Gelehrten und der Wissenden. Du machst eine Tat und er macht eine Tat. Aber die Belohnung bei Allah ist nicht gleich. Vielleicht ist die Zeit gleich, der Ort gleich. Aber die Belohnung, yani, ist ein Unterschied zwischen Himmel und Erde. Weil er etwas anderes sagt oder eine andere Absicht hat. Oder die Liebe Allahs oder die Ehrfurcht vor Allah in seinem Herzen größer ist. Oder die Demut in seinem Herzen größer ist. Und wie zum Beispiel zwei, die in einem Gebet stehen, sie stehen nebeneinander und beten das gleiche Gebet. Zur gleichen Zeit, in der gleichen Moschee. Subhanallah, und die Belohnung zwischen diesen zwei Menschen für dieses Gebet ist ja nicht genauso wie der Unterschied zwischen Himmel und Erde. Wie schwarz und weiß. Der Unterschied ist Demut. Ist die Absicht. Ja? Deswegen, Jani, ist es wichtig, dass man sein Wissen stärkt. Deswegen, Jani, kurz, Jani, ein paar Vorzüglichkeiten des Dhikr, dass man Allah gedenkt. Weil das ja eine der größten und schönsten Wege ist, yani um die Barmherzigkeit Allahs zu erlangen, um ins Paradies zu kommen. Yani habt ihr diesen wunderschönen Hadith gehört? Ein anderer wunderschöner Hadith, in dem der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, und das auch in den Azkar al-Sabah und Masa, sagte der Prophet Muhammad s.a.w., derjenige, der dreimal morgens sagt und dreimal abends sagt, Radaytu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Derjenige, der das dreimal sagt, morgens und dreimal abends, für den obliegt es, ins Paradies zu kommen. Für den ist es verpflichtend, ins Paradies zu kommen. Subhanallah, du sprichst drei Worte und du wiederholst sie dreimal in einigen Sekunden. Und Allah Azza wa Jal, hat es zur Pflicht gemacht, dass du ins Paradies gehst. Aujabat lahul Jannah. Subhanallah, so einfach. Du sagst, ich bin mit Allah zufrieden als mein Herr. Und mit dem Islam als meinem Glauben. Und mit Muhammad als Gesandten. So einfach, subhanallah. Der Prophet Muhammad sagte, derjenige, der 100 Mal sagt, subhanallah, er bekommt 1000 Hasanat oder ihm werden 1000 Sünden vergeben. Dieses oder in der Mitte ist natürlich nicht vom Prophet Muhammad. Der Hadith ist authentisch, sahih. Ja? Aber der Sahabi kann sich nicht erinnern, ob der das eine oder das andere sagt. Aber Sanad, alles andere ist sahih. Das Einzige, entweder war es das oder das. Ja? Wie gesagt, diese Vergesslichkeit, ob der Prophet das oder das gesagt hat, ist von dem Sahabi und nicht vom Prophet Muhammad. Der Prophet sagt, du bekommst das. Weil er bekommt Eingebung von Allah. Offenbarung. Ja? So sagt er, er bekommt entweder 1000 gute Taten Oder 1000 Sünden werden gelöscht. Subhanallah. Wie lange braucht man, um 100 Mal Subhanallah zu sagen? 2 Minuten, 3 Minuten. Es ist kein Dhikr oder keine Dua, die yani, wirklich eine Zeit nimmt. Der Prophet Muhammad sagt, auch in einer anderen authentischen Überlieferung, der Prophet Muhammad sagt, derjenige, der 100 Mal am Tag oder am Morgen sagt, La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Er bekommt 100 gute Taten aufgeschrieben. Ihm werden 100 Sünden vergeben. Er bekommt die Belohnung, als hätte er 10 von den 10 Sklaven befreit, als hätte er 10 Sklaven befreit, eine gekauft und ihr Freiheit geschenkt. Und er wird vom Satan beschützt bis zum Abend. Und keiner ist besser als dieser am Tage der Auferstehung, als außer derjenige, der das Gleiche gemacht hat und noch mehr. Subhanallah. 5 Minuten, 10 Minuten Investition. Was bekommst du? 100 gute Taten. 100 Sünden werden dir gelöscht. Du bekommst die Befreiung, subhanallah. Und keiner kennt diese Belohnung außer Allah Azza wa Jal. Aber stell dir nur vor, Allah Azza wa Jal ist eine großartige Tat. Eine wunderschöne Tat. Sklaven, die an ihm unterdrückt werden, und du kaufst ihn und schenkst ihm Freiheit. Subhanallah. Und du wirst bewahrt vom Shaitan, subhanallah. Allah Azza wa Jal hilft dir und beschützt dich. Subhanallah. Und du wirst ja nicht am Tage der Auferstehung werden die anderen nicht besser sein als du, sondern du wirst zu den Besten gehören. Außer denen, die mehr gemacht haben als du. Subhanallah. Der Prophet Muhammad sagt über ein Herz, das Allah gedenkt, oder gibt das Gleichnis über das Herz oder den Menschen, der Mensch, der Allah gedenkt, und den Menschen, der Allah nicht gedenkt. Er gibt das Gleichnis wie von einem Toten und einem Lebendigen. Der Unterschied zwischen ihnen ist wie der Unterschied zwischen einem Toten und einem Lebendigen. Deswegen, liebe Geschwister, es gibt natürlich noch sehr, sehr viele Hadithe und sehr, sehr viele Hadithe über Zikr, und darüber inshallah in nächster Zeit auch mal einen Vortrag halten, weil es wirklich da sehr, sehr große Vorzüglichkeiten gibt und sehr, sehr schöne Bittgebete und sehr, sehr schöne Azkar gibt. Wenn du die sprichst, dass manche haben, gibt es Hadithe, dass die Engel nicht wissen oder zu Allah gesagt haben, oh Allah, was sollen wir dem Diener für eine gute Tat aufschreiben? Dieser Dicker, den er gemacht hat, ist sowas von großartig, so gewaltig, wir wissen nicht, was wir ihm als Belohnung aufschreiben. Subhanallah. Könnt ihr euch das vorstellen, die Engel, diese Worte, die man von seinem Mund spricht, dass man Allah gedenkt, dass man Allah dankt, die sind so gewaltig bei Allah, dass die Engel das nicht in eine Belohnung aufschreiben können, in Worten fassen können. Deswegen ist es für einen Muslim wichtig, immer Allah zu bedenken. Immer Allah zu erwähnen. Wenn man, auch besonders, wenn man zum Beispiel zur Arbeit fährt, zur Schule fährt, nutzt die Zeit, in der du in der Bahn sitzt, in der du im Auto sitzt, in der du gerade zur Schule gehst oder zurückkommst, in der du gerade in der Küche stehst, als Schwester oder als Bruder, und das Essen vorbereitest. Sag einfach Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Einfach Subhanallah. Einfach auf der Zunge. Einfach für den Menschen. Du brauchst kein Geld auszugeben, du brauchst keine Mühe zu geben, du brauchst keine besondere Anstrengung. Ganz einfach. Und diese Worte sind bei Allah Azza wa Jalla so gewaltig. Subhanallah. Und deswegen soll man versuchen, Allah Azza wa Jalla oft zu bedenken. Und natürlich gehört ganz besonders zu den besten Gedenken Allahs und den besten Adkar das Lesen und das Rezitieren und das Hören des Koran und Karim. Dass man die Worte Allahs rezitiert oder die Worte Allahs hört. Ja. Die zweite Sache, liebe Geschwister, ist das Wissen. Dass man nach Wissen strebt und versucht, sein Wissen zu vermehren. In solchen Sitzungen oder in anderen Sitzungen, in Universitäten oder wo auch immer, indem man sein Wissen vermehrt. Warum? Weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, in der authentischen Überlieferung, Ad-Dunya mal'una. Die Dunya, das diesseitige Leben, ist verflucht. Und alles, was auf ihr ist, ist verflucht. Illa dhikr Allah wa man wala. Außer das Gedenken Allahs. Und die Leute, die dazugehören. Auf dieser Welt ist alles verflucht. Außer das Gedenken Allahs und die Leute, die Allah gedenken. In der anderen Überlieferung sagt Allah Azza wa Jal, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt in der anderen Überlieferung, die Dunya ist verflucht. Das diesseitige Leben ist verflucht. Und alles, was auf ihr ist, ist verflucht, außer ein Lehrer und ein Schüler. Derjenige, der den Menschen das Gute beibringt und derjenige, der das lernt. Derjenige, der Wissen gibt und derjenige, der dieses Wissen nimmt. Diese sind ausgeschlossen. Alles andere ist verflucht, subhanallah. Und wisst ihr, was bedeutet, verflucht zu sein, liebe Geschwister? Yani, im islamischen oder im arabischen Sinne, yani, At-tardu min rahmatillah. Dass du ausgeschlossen wirst von der Barmherzigkeit Allahs. Das bedeutet es, verflucht zu sein. Verflucht zu sein bedeutet, dass du rausgeworfen wirst und ausgeschlossen bist von der Barmherzigkeit Allahs. Wodurch? Sei ein Schüler oder sei ein Lehrer. Lerne etwas oder lehre etwas. Subhanallah. Deswegen soll man ja nie versuchen, nach Wissen zu streben. Auch soll man versuchen, nach Wissen zu streben, wie ich gerade schon sagte, damit man die besten Taten macht. Es gibt viele Leute, die machen gute Taten. Aber diese sind nicht gleich, wie wir ja die vorhin erwähnt haben. Manche machen ja nicht zur Zeit, indem der Muadhin, der ja nicht das Gebet ruft, oder der zum Gebet ruft, in der Zeit, in dem einer zum Gebet ruft, den Adhan ja nicht macht, die machen zum Beispiel, in dem Augenblick, machen die Dhikr, die sagen Subhanallah, Alhamdulillah, oder lesen Quran. In dem Augenblick ist es aber besser für sie, wenn sie dem Muadhin nachsprechen. Auch, sie machen eine super Tat. Wir lesen vielleicht sogar den Koran. Ja, oder bedenken Allah. Aber in dem Augenblick gibt es eine bessere Tat bei Allah. Es ist die Tat, die gerade in diesem Zeitpunkt gefragt ist. Und zwar, dem Muadhin nachzusprechen. Das ist ein Beispiel. In der Zeit, in der gerade das Pflichtgebet verrichtet wird, da geht einer und der sagt, ja, ich gehe... Allah, ich stehe hier draußen vor der Straße, ich gucke mal, ob ich mit meinen Dauer machen kann. Nein, in dem Augenblick ist das Gemeinschaftsgebet besser für den Gläubigen. Danach ist es gut rauszugehen oder eine andere Tat zu machen. Ja? Aber zu den Zeitpunkten, in denen Allah Azzawajal von dir eine bestimmte Tat verlangt oder die gerade ansteht, wie zum Beispiel die Hajj oder yani alles Mögliche an Taten, wenn gerade eine bestimmte Tat ansteht, dann ist diese Tat besser als allgemeine Taten. Und wer weiß das? Der weiß derjenige, der nach Wissen strebt. Der kennt dann diese Unterschiede. Und deswegen, liebe Geschwister, ist ja nach Wissen zu streben eine großartige Tat. Eine wunderschöne Tat, eine Tat, die dich ins Paradies bringt. Warum? Weil das die Tat ist, die dein Ehrfurcht vor Allah vermehrt. Deine Furcht vor Allah wird im Herzen größer durch Wissen. So wie es yani Allah Azza wa Jalla sagt im Koran: Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Diejenigen, die Allah am meisten fürchten, sind wer? Allah sagt, sind die Gelehrten. Das sind diejenigen, die am meisten Allah fürchten. Warum? Sie haben Wissen über Allah. Sie wissen, wer Allah ist. Sie kennen die Gnade und die Barmherzigkeit Allahs. Sie kennen die Strafe Allahs. Den Zorn Allahs. Die kennen den Wert von Allah Azza wa Jal. Mehr als die anderen Menschen. Weil Allah Azza wa Jal in vielen Versen im Koran, ma qadarullah haqqa qadri. Und die Menschen, die geben Allah Azza wa Jal nicht seine Ehre und seinen Wert, den Allah Azza wa Jal hat. Sie kennen das nicht. Weil sonst würden sie nicht so viel zünden. So viele Sünden machen. Deswegen, liebe Geschwister, ist es für uns wirklich wichtig, dass wir nach Wissen streben. Und nach Wissen streben in jeder Möglichkeit oder in den Möglichkeiten, die wir haben, Arabisch zu lernen oder zu lehren, Koran zu lernen, Tajwid zu lernen, ganz besonders Tawhid zu lernen, Al-Fiqh zu lernen, dass man weiß, wie man Allah anbetet. Das Wissen ja nie vermehrt dich oder gibt dir das Proviant, damit du weißt, wie du Allah anbetest und wie du Allah anbeten sollst. Und es gibt ja die manchen Menschen, die beten, ja, die sagen ja, ich bete auf meine Art. Wie auf meine Art? Bist Muslim oder nicht? Ja. Ja, wie betest du? Ich bete so auf meine Art und Weise. Wie denn? Ja, wenn ich im Bett liege, so, ich mache meine Art. Subhanallah. Yani Allah hat dich erschaffen und du betest so, wie du willst. Allah hat dich erschaffen, hat dich gefragt, ob du leben willst überhaupt? Oder ob du gerne männlich oder weiblich sein willst? Allah hat dich erschaffen, ob du willst oder nicht. Mann oder Frau in dem Ort, wo er wollte, zu dem Zeitpunkt, in dem er ausgesucht hat. Deswegen wirst du und musst du Allah Azza wa Jalla anbeten, so wie er es möchte, subhanahu wa ta'ala. Nicht so wie es, yani, wie du es möchtest oder auch mit deinem Verständnis. Du musst Allah Azza wa Jalla so anbeten, so wie er es verlangt. Denn er ist der Schöpfer, subhanahu wa ta'ala. Na, dann, liebe Geschwister, ist es auch zu den schönsten Taten, zu den besten Taten, die dich ins Paradies bringen, ganz besonders das Gebet. Das Gebet, liebe Geschwister. Denn Allah Azza wa Jal hat nach der Shahada, nach dem Tawhid, den man in ihrem Herzen verwirklicht und an dem man glaubt, als erste Tat von uns verlangt, das Gebet zu verrichten. Das Gebet zu verrichten. Und das Gebet zu verrichten, so wie er es möchte. Und zu dem Zeitpunkt, den er möchte. Subhanahu wa ta'ala. Und nicht so wie es unserer Lust und unserer Laune oder unserem Chef oder unserem Lehrer in der Schule gefällt. Sondern dass wir das Gebet verrichten, so wie Allah Azza wa Jalla es möchte. So wie es ihm wohlgefällt. Zu den Zeitpunkten und an den Orten, und auf diese Art und Weise, die Allah Azza wa Jal für uns, yani, oder uns vorgeschrieben hat. Und das Gebet, liebe Geschwister, ist die beste Tat. Und das Gebet, liebe Geschwister, ist die Säule des Islam. Ist die Basis aller Taten, die man macht, ist das Gebet. Auf dem Gebet steht der Islam. Das Gebet ist das Erste, wonach Allah Azza wa Jal dich fragen wird. Wie der gesagt, Allah Azza wa Jal sagte, Allah wird die Menschen am Tag der Auferstehung als allererst nach dem Gebet fragen. Wenn das gut ist, so wird das, was danach kommt, ist, ja nicht auch gut oder leicht sein. Und wenn das Gebet, ja nicht vernachlässigt wurde oder nicht verrichtet wurde, so ist alles, was danach kommt, unwichtig, uninteressant. Dann hast du ja nie das Wichtigste von den Taten, hast du gar nicht dabei. Und deswegen ist das Gebet, wie der Prophet Muhammad sagte, die beste aller Taten, die beste Tat, ist das Gebet. Und es gibt ja natürlich auch da viele Vorzüglichkeiten, ja, für das Gemeinschaftsgebet zum Beispiel. Und da sollen wir wirklich versuchen, ja, besonders ja, natürlich die Brüder, ja, sollen versuchen, das Gebet in der Gemeinschaft zu verrichten, liebe Geschwister. Wallahi, ja, seid nicht faul in dieser Hinsicht. Und denkt einer Sache gut nach. Und zwar, dass das Gebet zu Hause mal eins zählt. Das Gebet in der Moschee, in der Gemeinschaft, das 25 bzw. das 27-fache oder vervielfacht wird. Und stellt euch mal vor, als Beispiel, ja, jeder soll sich das wirklich für sich vorstellen, du bekommst jetzt einen Job, irgendeine Arbeit, ja, und der Chef bietet dir an, er sagt dir, du kannst diesen Job machen, entweder machst du das von zu Hause aus und du bekommst 1.000 Euro, du sitzt schön zu Hause, du brauchst, du kannst mit deinem Pyjama arbeiten, neben deinem, mit deiner Frau, mit deinen Kindern spielen zwischendurch, ja, und deinen Shay trinken. Du kriegst 1.000 Euro im Monat. Ja, ist eigentlich nicht schlecht. Aber der Chef sagt dir, oder du kommst hier zur Firma und du bekommst das 25-fache, beziehungsweise das 27-fache. Yani 27.000 Euro. Billahi alaikum, ich frage euch im Namen Allahs, würde irgendeiner von euch oder irgendeiner auf dieser Erde sagen, nee, ich arbeite zu Hause? Die gleiche Arbeit, die gleiche Stundenanzahl, entweder zu Hause oder in der Firma. Entweder 1.000 Euro oder 27.000 Euro. Subhanallah, und Allah, das ist ja ein Beispiel, das ist ja nicht, dieses Beispiel ist ein schlechtes Beispiel. Ich will euch das mal näher bringen oder vor Augen halten. Weil das Gebet, ein Gebet zu Hause zu verrichten, weil das Gebet ist nicht wie 1.000 Euro. Oder? Das Gebet ist nicht wie 1.000 Euro bei Allah Azza wa Jal. Das Gebet ist gewaltig bei Allah Azza wa Jal. So machst du das, verrichtest du das Gebet zu Hause. Oder bei der Arbeit ist es nicht wie 1.000 Euro oder 27.000 Euro. Der Unterschied ist viel, viel größer und schöner. Die Belohnung ist viel, viel größer. Aber selbst bei dieser Sache, Wallahi, keiner von uns will jemals, noch nicht mal, wenn du die Hälfte von diesen 27.000 bekommen würdest, würdest du sagen, ich arbeite lieber zu Hause. Deswegen, wie kann das sein, dass wir bei Geld und bei diesen Sachen so handeln? Und bei Allah, wenn es ums Paradies geht, um die Zufriedenheit Allahs, sagen wir, nee, danke, ich bin lieber zu Hause. Subhanallah. Jetzt kann nur Mangel an Iman sein. Und Mangel an Hoffnung auf Allahs und Allahs Gnaden und Belohnung im Paradies sein. Und auch so viele Vorzüglichkeiten, man kann darüber viel sagen. Aber zum Beispiel über das Gebet, das Morgengebet. Das Morgengebet, subhanallah. Und leider wurde das vernachlässigt in dieser Umma. Dass man das Morgengebet in der Moschee verrichtet mit der Gemeinschaft. Es gibt eine Überlieferung, dass Allah Azza wa Jal lächelt oder lacht über den Menschen, der morgens vom warmen, schönen, gemütlichen Bett, von seiner Decke wegwirft, von dem schönen Bett, warmen Bett aufsteht. Und er geht raus und geht in die Moschee, um Allah Azza wa Jal anzubeten. Allah Azza wa Jal lacht oder lächelt über diesen Menschen. Auf eine Art und Weise, so wie es ihm gebührt. Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viele Vorzüglichkeiten. Derjenige, der das Morgengebet und das Nachtgebet in der Moschee verrichtet, dass er nicht zu den Heuchlern gehört. Ja, das ist ein Zeichen, dass du kein Heuchler bist. So das Morgengebet, weil der Heuchler, der glaubt ja im Herzen, nicht an Allah Azza wa Jal, der hat nur die Optik von einem Muslim, oder er tut so, als wäre ein Muslim, mit seiner Zunge. Aber im Herzen, der glaubt ja nicht an Allah Azza wa Jal. Deswegen hat er keine Kraft und keinen Iman dafür, morgens aus dem Bett aufzustehen, um 4 Uhr morgens oder 6 Uhr morgens, ja, müde und von dieser schönen Wärme, von seiner Frau aufzustehen und dann in die Moschee zu gehen, in die Kälte raus. Aber wir sehen, subhanallah, und leider, in dieser Umma, subhanallah, dass in den arabischen Ländern, Allah und Musa'an, und von uns allen Muslimen, illa ma rahima rabbi, dass die Leute zum Fajr-Gebet sind die Straßen leer, wallahi. Eine halbe Stunde später siehst du die Straßen gefüllt, weil die Menschen alle rausgehen von ihren Häusern, nach der Dunya zu suchen. Um das für das Vergängliche zu kämpfen. Für einen verfluchten, kleinen, winzigen Lohn. Für ein paar Münzen stehen sie 10 Minuten später auf. Oder zum gleichen Zeitpunkt. Aber für Allah Azza wa Jal nicht. Subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an. Deswegen, beweis dir selber, dass du kein Munafiq bist. Steh auf und geh zur Moschee. In der Kälte, in der Hitze, egal in welchem Zustand. Beweise dir selbst, dass du kein Munafiq bist. Indem du versuchst, die Zeichen von Munafiq nicht zu haben. Versuch, liebe Geschwister, zu fasten. Und mit dem Fasten meine ich nicht das Fasten im Ramadan. Das Fasten im Ramadan ist eine Säule des Islam. Eine absolut logische Sache von einem Gläubigen. Versuche auch, das ganze Jahr über viel zu fasten, fi sabilillah. Warum? Weil es dich dem Paradies näher bringt. Weil es dich vor der Hölle bewahrt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte in einem authentischen Hadith, er sagte, man sama yawmun fi sabilillah, ba'ad Allah wajhahu 70 kharifa min an-nar. Und kama qala alayhi salatu wassalam. Derjenige, der einen Tag fi sabilillah fastet, Allah wird sein Angesicht am Tag der Auferstehung vor der Hölle bewahren, in einer Entfernung, die man in 70 Jahren zurücklegt. Du fastet einen Tag, ein paar Stunden fi sabilillah und Allah bewahrt dein Gesicht, Allah bewahrt dich vor der Hölle. Und mit einer Entfernung, die man in 70 Jahren zurücklegt, subhanallah. Mit ein paar Stunden Fasten. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla sagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, dass Allah Azza wa Jal sagt, alle Taten Bani Adam, dem Sohn Adams, sind für ihn selbst, außer das Fasten. Das Fasten ist mir gewidmet und ich werde dementsprechend belohnen. Allah Azza wa Jal sagt uns nicht über die Belohnung für das Fasten, ist eine Sache, die bei Allah ist. Eine Sache, die wir nicht wissen. Eine Sache, die Allah uns nicht nennen möchte, weil diese Sache zu gewaltig ist. Die Belohnung kennt nur Allah Azza wa Jalla ganz einzig und allein für das Fasten. Und er sagte, alle anderen Taten sind für ihn selbst. Aber das Fasten ist mir gewidmet. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Das Fasten ist mir gewidmet und ich werde dafür entsprechend belohnen. Und wir kennen, subhanallah, yani, die Belohnung Allahs Azza wa Jal. Yani, du machst kleine Taten und du bekommst riesige Belohnung. Belohnung, die wir uns nicht vorstellen können, wallahi. Yani, wie zum Beispiel, yani, ich will nicht zurückkehren zu den Azkar, aber zum Beispiel yani, eine Sache, yani, nur man sich das yani, vor Augen hält, wie Allah Azza wa Jal, wie gnädig Allah ist, wie sehr Allah Azza wa Jal für winzige Taten es vervielfacht und vervielfacht. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, derjenige, der zu einem Markt geht, zum Suq, und er sagt, la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, bi yadihi al-khayr, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Er bekommt 1.000.000 hasana, 1.000.000 gute Taten, und 1.000.000 Sünden vergeben und 1.000.000 Stufen erhöht. Für einen Dicker. Da gibt es ein bisschen Meinungsverschiedenheit über den Status von diesem Hadith, ob der stark oder schwach ist, aber es gibt Hadith-Gelehrte oder Gelehrte, die den ja nie als gesund eingestuft haben. Ja, auch, ich glaube, Sheikh Bahtani hat ihn auch ja nie erwähnt. Und andere. Deswegen, ja, subhanallah, schaut, wie Allah also schon für kleine Taten, die er uns genannt hat, schon die guten Taten zu vervielfacht. Wie ist es dann erst, wenn Allah also schon eine Tat extra auszeichnet? Extra yani, auszeichnet und sagt, diese Tat ist für mich. Und ich werde dafür entsprechend belohnen. Und diese Belohnung bei sich behält. Bis wir Yawm al-Qiyamah das sehen. Was wird das für eine großartige Belohnung sein, subhanallah. Ja, und deswegen, liebe Geschwister, sollen wir versuchen, viel zu fasten. Sollen wir versuchen, wenigstens montags und donnerstags zu fasten. Wenigstens montags und donnerstags zu fasten. Wallah ist eine leichte Sache. Besonders wenn man sich daran gewöhnt, wenn man das immer macht, wallah, ist es eine ganz leichte Sache. Und es ist eine Ehre für den Muslim, subhanallah. Du bist ja nie stundenlang, den halben Tag bist du in Anbetung. Wenn du stirbst und du bist am Fasten, stehst du Yawm al-Qiyamah fastend auf. Stirbst du und während du fastest, hast du eine Husnul Khatimah. Hast du ja nie ein gutes Ende von dieser Dunya. Und das ist gleichzeitig ein gutes Zeichen für dich, für deine Akhirah. Wir können niemals sagen, der, auch wenn er ein gutes Zeichen oder ein gutes Ende hatte, was für uns gut aussieht, wir können natürlich niemals sagen, der ist im Paradies oder der ist in der Hölle. Das ist eine Sache Allahs. Aber es ist ein Zeichen, dass es ja nicht für den gut aussieht. Ein Zeichen, dass er ein gutes Ende bekommen hat, ist ein Zeichen für ihn, dass er insha'Allah auch bei Allah Azza wa Jal, yani, als Gläubiger oder als dementsprechend yani, wie in dieser Ibadah gestorben ist, dass er auch in dieser Ibadah auferstehen wird, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es in vielen Überlieferungen berichtete. Yani derjenige, der zum Beispiel yani von dem Reittier gefallen ist und der war im Ihram, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam yani, nimmt seine, als Sahabi, nimmt seine Leichentücher als Totentuch. Denn er wird Yawm al-Qiyam aufstehen mit Talbiya. Er wird aufstehen von seinem Grab und er wird sagen, Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaik la sharika laka Labbaik. So wird er aufstehen Yawm al-Qiyam. Und derjenige, der sterben wird auf dem Schlachtfeld als Shahid, er wird aufstehen, wie der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Al-Lawlu Dam wa-Rih al-Misk. Er wird aufstehen am Tag der Auferstehung mit seinem Blut, mit der Farbe von Blut und mit dem Geruch von Moschus. Allahu Akbar. Und deswegen, liebe Geschwister, wenn man fastet, oder man hat eine gute Möglichkeit, in eine Husn Khatima zu bekommen. Warum? Weil du verbringst ja nie viele lange Stunden in einer Anbetung. Von morgens bis abends befindest du dich in einer Anbetung. Auch wenn du gerade in der Zeit Auto fährst oder schläfst oder isst. Ja, deswegen soll man versuchen, auch viel und oft zu fasten, weil auch die Belohnung sehr, sehr groß ist. Und ich habe die Mikrofone, glaube ich, vergessen. Ich hoffe, die Schwestern konnten was mitbekommen oder die da hinten. Handelt, wir haben ja Mikrofon. Liebe Geschwister, auch eine ganz wichtige Sache ist, dass man Hajj und Umrah macht. Dass man Hajj und Umrah macht, wobei viele Menschen sind ja nicht, subhanallah, nein, der Shaitan spielt mit ihnen. Und die sagen, erst später, erst wenn ich älter werde, erst wenn ich richtig Allahs Weg gehe, erst wenn ich aufhöre mit den Sünden. Und der Shaitan yani, erzählt ihnen Geschichten und murmelt ihnen yani, oder flüstert ihnen yani, Sachen ein, um sie davon abzuhalten. Es ist eine Säule vom Glauben. Es ist keine leichte Sache, liebe Geschwister. Wenn du die Möglichkeit hattest, den Hajj zu machen, deine Pflicht, Hajj, deine Pflicht, Pilgerfahrt zu verrichten. Du hattest die Gesundheit dafür und das Geld dafür und du hast es nicht gemacht und stirbst, wirst du dafür zur Rechenschaft gezogen. Es ist nicht so, ja, Hauptsache ich mache es irgendwann mal. Es gibt nämlich bei Abu Dawud die Überlieferung von Umar radiallahu anhu, er sagte, derjenige, der die Möglichkeit hat, Hajj zu machen, eine finanzielle und gesundheitlich, und er macht das nicht, für diesen ist es auch kein Problem, als Jude oder Christ zu sterben. Ihr verstanden? Für den ist es auch nicht schlimm, wenn er als Jude oder Christ stirbt. Er ist gewaltig. Das ist keine leichte Sache, liebe Geschwister. Und wie kann man nur, yani, keine Hajj machen, wenn man die Möglichkeit dazu hat? So, du hast jetzt 40 Jahre lang gelebt. 40 Jahre lang gesündigt. Und du hast einen ganz kleinen, winzigen Beitrag. 2.000-3.000 Euro, ein paar Tage, und du reist dorthin, und Allah Azza wa Jalla vergibt dir in diesen wenigen Momenten, am Tag von Arafah, alle deine Sünden, alle großen und kleinen. Das ist ein Geschäft mit Allah Azza wa Jalla. Wie kann man dann sagen, nee, später? Wer gibt dir die Garantie für später? Und der Prophet Muhammad sagt in einer anderen Überlieferung, hey, lasst dem Hajj der Umrah folgen und der Umrah dem Hajj folgen. Tabi'u bainal Hajj und Umrah. Warum? Denn sie vernichten die Armut und sie vernichten die Sünden. Wallahi, subhanallah. Und was haben wir für einen Tawakkul? Wallahi, echt, wir sind echt arm. Wir sind bedürftige Menschen, was den Tawakkul auf Allah Azza wa Jalla geht. Und den Yaqeen, die Gewissheit auf Allah, auf das, was Allah Azza wa Jalla uns berichtet hat. Wir haben Angst, 3000 Euro zu verlieren. Wir denken, ich habe 3000 Euro weniger. Oder wenn ich mit meiner Mutter oder meiner Frau gehe, bin ich 16.000 Euro ärmer. Falsch, du wirst reicher dadurch. Der Prophet Muhammad sagte, sie vernichten die Armut. Yani, gehst du Hajj machen, Allah wird dir dadurch Riss geben. Machst du Hijra fi sabilillah, wird dir Allah dadurch dein Vermögen vermehren. Hast du Gottesfurcht, wird dir Allah auch dein Vermögen vermehren. Strebst du nach Wissen, wird dir Allah dein Vermögen vermehren. Gedenkst du Allah, wird dir Allah dein Vermögen vermehren. Machst du Jihad für Sabilillah, wird dir Allah dein Vermögen vermehren. Und für all diese Sachen und mehrere Sachen noch andere, gibt es auch alles Hadithe oder Koranverse, die das belegen. Das ja nicht, wenn man bestimmte Sachen macht, dass Allah durch diese Taten dein Vermögen vermehrt. Und wir denken leider, boah, dann bin ich richtig arm. Dann habe ich so viel Geld weg. Und du hast gar nichts weg. Allah gibt dir das von irgendwo. Das kommt irgendwo wieder rein. Und es kommt das Vielfache davon sogar. Denn derjenige, der Allah dankbar ist, in seinen Taten und seinen Aussagen, dem wird Allah also sein Vermögen und alles vermehren. وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ Wenn ihr dankbar seid, so werde ich euch noch mehr geben. Und der Prophet sagt auch, الْحَجْ وَالْحَجْ مَبْرُورْ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ جَنَّةٌ Die aufrichtige und die gute, vollzogene Hajj, Pilgerfahrt, hat keinen anderen Lohn außer dem Paradies. Eine wichtige Sache, liebe Geschwister auch, die dich ins Paradies bringt, ist die Da'wah zu machen. Dass du Da'wah machst, dass du aktiv wirst in der Da'wah, dass du Korane verteilst, dass du Korane finanzierst, dass du predigst, dass du Sachen übersetzt, in der Möglichkeit, die dir Allah gegeben hat. Dass du mit deinen Nachbarn Da'wah machst, auch mit deinen Taten, nicht nur mit deiner Zunge. Lass deine Taten Da'wah sein, in deinem guten Benehmen, in deiner Aufrichtigkeit, in deinem Ikhlas, in deinem Sidr, dass du aufrichtig bist, dass du wahrhaftig bist, dass du nicht lügst, dass du nicht betrügst, dass du gutes Benehmen hast, dass du großzügig bist. Das ist Da'wah, liebe Geschwister. Mach damit Da'wah, mit deiner Familie, mit deinen Nachbarn und so weiter. Gib mir Geschenke. Ruf sie auf zu Allah Azza wa Jal. Warum ist es eine große, wunderschöne Tat, die dich ins Paradies führt? Weil das der Beruf ist, der Propheten und der Gesandten. Du führst gerade den Beruf aus der Propheten, die Aufgabe der Propheten und Gesandten, die Botschaft Allahs an die Menschen zu verkünden. Deswegen ist das ein sehr, sehr großer Schritt in Richtung Paradies. Und noch dazu werden dir dadurch die Sünden vergeben. So wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, er sagte, Allah und seine Engel und alles zwischen Himmel und Erde, alles was auf Erden und Himmel ist, sogar die Fische im Meer oder in den Seen, bitten Allah um Vergebung für diesen Menschen, der den Menschen das Gute beibringt. Ihr gehört, die Engel machen für dich Bittgebete. Die Steine, die Sterne, die unzähligen Sterne, die unzähligen Steine, Sandkörner, Fische, Vögel, alle machen für dich Istighfar. Alle bitten Allah, dass er dir vergibt, wenn du was machst, wenn du den Menschen das Gute beibringst. Wenn du Da'wah machst. Bringe denen das Gebet bei, bringe denen La ilaha illallah bei, bringe denen irgendetwas bei, was gut ist für die Menschen. Subhanallah. Die wir vergeben dadurch, wenn du Da'wah machst. Eine Sache, worüber leider wir nicht reden dürfen und über die keiner mehr redet und reden darf und jeder Angst hat, darüber zu reden, ist eine Sache, die dich ins Paradies bringt. Und die Sache, die dich ins Paradies bringt, ist Al-Jihad fi sabilillah. Leider dürfen wir darüber nicht mehr reden. Oder es wird versucht, dass man darüber nicht redet, weil man Angst hat. Weil Al-Jihad verboten ist in unserer Zeit. In der gleichen Zeit ist es erlaubt, dass zum Beispiel amerikanische Soldaten oder andere Soldaten Millionen von Menschen massakrieren. In Palästina, die Häuser auf den Köpfen der Familien bombardiert werden und zerstört werden. Das ist erlaubt. Diese Art von Kampf ist erlaubt. Und das ist ein Kampf für die Freiheit der Menschen und die Befreiung für die Menschen. Aber Al-Jihad, wie sabil Allah, dass man kämpft, um die Menschen zu bewahren vor der Hölle, um die Da'wah zu verkünden, die Botschaft Allahs zu verkünden, um Frauen und Kinder zu bewahren, zu beschützen, das ist verboten. Aber Allah Azza wa Jalla liebt den Dschihad fi sabilillah. Deswegen sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der Dschihad fi sabilillah ist der Gipfel des Islams. Nicht irgendetwas, sondern der Gipfel des Islams. Und es gibt keine Tat, die dem Dschihad fi sabilillah gleicht, liebe Geschwister. Und Allah Azza wa sagt im Koran, Surat Saf, Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Allah liebt diejenigen, die kämpfen auf seinem Weg. Und das war das Leben von Muhammad s.a.w. und der Sahaba und der Erschaffenen vor uns. Und ich trage natürlich die absolute, ich finde das sowieso, es ist nicht verboten, sowas zu sagen. Aber trotzdem, ich nehme die komplette Verantwortung für das, was ich sage. Ja, nicht die Leute von, ich bin ein Gastredner hier. Ich gehöre nicht, ich bin kein Mitglied hier, ich bin nur ein Gastredner. Wenn es Probleme gibt, die kommen inshallah zu mir, da braucht ja keiner sich Sorgen zu machen. Ja, ich bin nur ein Gastredner, so wie es auch bei anderen Veranstaltungen Gastredner gibt, und dafür werden die Veranstalter auch nicht zur Rechenschaft gezogen. Deswegen, ich habe auch nichts Schlimmes gesagt, ich sage nur, dass Allah liebt den Dschihad, und das war der Weg der Sahaba und der Weg vom Propheten Muhammad s.a.w. Der Prophet Muhammad hat selber sehr, sehr viele Schlachten geführt und bei sehr, sehr vielen Schlachten gekämpft und geblutet, wie Abi Umi wa sallallahu alaihi wa sallam. Deswegen, es ist eine Tat, die Allah liebt. Weil ich zähle die Sachen auf, die einen Gläubigen ins Paradies bringen. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah! Und dann, wenn man die Sachen aufzählt, die einen Gläubigen ins Paradies bringen, Allah, es ist eine Schande, wenn man dann aus Angst oder aus irgendeiner Sache den Dschihad nicht erwähnt, nur weil die Kuffar das nicht wollen. Ja? Es ist eine Schande, und dann soll man lieber seinen Mund halten und gar nicht reden. Entweder man redet die Wahrheit oder man schweigt. Na, eine andere Sache, liebe Geschwister, ist auch, dass man Geduld hat. Auch in den Taten, die innerlich sind. Dass man Geduld hat, dass man Sabr hat. Dass man dankbar ist. Die Taten des Herzens auch. Dass man dankbar ist, dass man geduldig ist. Oder wir sind auf einem, wir befinden uns in einer Zeit, in der die ganze Menschheit subhanallah auf den Islam rumtrampelt und versucht, die Muslime zu erniedrigen und die Muslime zu zerstören und den Islam zu zerstören. So wie es eigentlich immer war. Und man hat viele Probleme, die Fitna in der Religion, die Fitna, dass in der Zeit, in der wir leben, Leute mit unserem Aussehen, mit unserer Zunge, in der arabischen Sprache leider, die Menschen ins Paradies, statt ins Paradies einzuladen, in die Hölle einladen. So wie der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, auch bestätigte, indem er sagte, es werden am Ende der Zeit, vor dem Qiyam, am Ende der Zeit, werden Rufer stehen an den Toren von Jahannam mit unserem Aussehen und mit unserer Zunge, und wer ihnen gehorcht, so werden sie ihn hineinführen, ungefähr. Ja? Eine authentische Überlieferung. Mit unserem Aussehen, ihr kann vielleicht einen Bart haben, einen Qamis haben, ein Tuch am Kopf haben, einen Imama. Ja, und subhanallah. Und er ruft aber leider nicht ins Paradies, und er verdreht die Sachen. Und manche von ihnen, der Prophet sagt in dieser Überlieferung oder in einer anderen Überlieferung, sie haben Herzen von Satanen. Herzen von Satanen. Und die haben das Aussehen von Gelehrten. Und die sprechen vielleicht im Fernsehen. Und die haben einen Doktortitel in Scharia vielleicht. Aber die sagen dir, Riba ist halal, Zinsen sind halal. Wallahi, wir leben in einer Zeit, wallahi, wenn du suchst nach einem Job-Imam, ich sage Job-Imam, ja, einer, der Imam ist, weil es sein Beruf ist, weil er Geld verdienen will. Wallahi, du findest Imame, die vielleicht bei Azhar studiert haben, und die rufen zu Schirk. Wallahi, du findest Imame, wenn du suchst eine Fetwa, damit du Zina machst, oder damit du, egal was du willst, Haram machst, wallahi, du findest Leute, die dir eine Fetwa dafür geben. Wir leben in dieser Zeit leider. Deswegen muss man Sabr haben und Thabat haben auf dem Weg der Wahrheit. Und als allerletztes erwähne ich noch eine wichtige Sache auch, dass man versucht, eine letzte Sache, die ich auch, oder nicht die letzte Sache, sondern die letzte Sache, die ich erwähne, weil die Zeit vorbei ist für mich, und ich habe eure Zeit in Anspruch genommen und vielleicht sogar zu viel davon. Eine letzte Sache, die ich erwähne, ist, dass man auch spendet fi sabilillah. Dass man spendet fi sabilillah, denn ist eine Sache, die dich ins Paradies bringt, liebe Geschwister. Eine Sache, die nicht dein Vermögen verringert und keineswegs verringert. Weil der Prophet Muhammad sagte, dass eine Sadaqa niemals den Rizq von dem Abd, also das Vermögen von einem Menschen, verringert. La tanqusu min Sadaqa. Der Besitz von einem Menschen wird niemals verringert durch Sadaqa. Und Sadaqa, Allah Azza wa Jalla vervielfacht es. Und Allah Azza wa Jalla liebt es, dass Menschen für andere spenden. Für die Da'wah, für die bedürftigen Menschen in Afrika oder sonst irgendwo, für die Waisenkinder, für die verwitweten Schwestern und so weiter und so fort. Es ist eine Tat, die Allah liebt, und eine Tat, die Allah Azza wa Jalla um das Vielfache vervielfacht, wie Allah sagt in Surah Al-Baqarah, um das 700-fache vervielfacht. Oder um noch mehr, und Allah also vervielfacht denjenigen, den er will. Und Allah also liebt es, wenn man yani, für ihn ausgibt, wenn man für ihn, für seine Dauer, für seine Botschaft ausgibt von seiner Tasche. Das ist eine großartige Ibadah, die dich im Paradies näher bringt. Und jeder von uns wünscht sich das Paradies, jeder von uns wünscht sich, ins Paradies zu kommen. Und jeder wünscht sich, dass Allah also mit ihm für alle Ewigkeit zufrieden sein wird. Und mit ihm niemals, oder niemals auf ihn zornig sein wird. Niemals! Im Paradies, liebe Geschwister, ist nicht mal die Zeit zum Schlafen. Es gibt kein Schlafen im Paradies. Weil man hat keine Zeit zum Schlafen. Es ist ein Ort, wo man genießt. Chef, wo du, nur yani, als kleines Beispiel, du fliegst, yani, wie ich vorhin erwähnte, in ein weites, entferntes Land oder auf eine Insel. Und du bist in einem super, yani, einem weißen Sandstrand und Palmen über dem, yani, die so über die Wellen yani, ragen. Und yani, schöne Berge und Affen und Tiere und yani, ein super Menü und alles Mögliche, was du dir vorstellen kannst. Sonnenuntergang und Tauchen und alles, was man macht. Yani, würdest du da hingehen und dann 10 Stunden schlafen und, oder 12 Stunden schlafen und den ganzen Tag zu Hause rumhängen? Oder nochmal einen Tag, nachmittags nochmal einen Mittagsschlaf machen? Oder nein, man sagt, ich habe keine Zeit. Ich muss jetzt genießen. Herr, wie ist das jetzt im Paradies? Ein Gelehrter sagte, in dem Paradies, wenn du in deinen Palast eingehst, der Gläubige geht in seinen Palast ein und er wird 1000 Jahre lang sich seinen Palast anschauen. In 1000 Jahren hat er sich noch nicht mal seinen Palast, sein Haus komplett angeschaut. Er ist die Ewigkeit, subhanallah. Die ewige Wonne, die ewige Zufriedenheit Allahs. Und es gibt Menschen, die eine die hohen Stufen erreicht haben, mit hohen, die hohe Ziele hatten und für diese hohen Ziele viel aufgeopfert haben. Und diese Menschen werden von Allah geehrt, dass sie nicht nur einmal in der Woche Allah sehen dürfen, sondern mehrmals in der Woche. Sogar täglich Allah sehen werden, liebe Geschwister. Und wie gesagt, das ist die größte und schönste Ni'ma von Allah im Paradies. Und yani, man kann sich nicht vorstellen, aber subhanallah, stellt euch vor, yani, man möchte hier gerne ewig leben. Warum? Man will gerne seine Kinder yani, größer und yani, die Entwicklung seiner Kinder sehen, yani, wie sie aufwachsen, wie sie reden, wie sie laufen, wie sie Koran lernen, wie sie yani, Sport machen, wie sie in der Schule gut sind, wie sie Koran auswendig lernen, wie sie aussehen, wen sie heiraten, was sie für Kinder bekommen. Man möchte das gerne erleben. Und Allah gibt dir das viel, viel schöne Paradies. Allah wird dich mit deiner Frau und deinen Kindern und deinen Eltern alle im Paradies vereinen, wenn ihr alle gläubig gewesen seid. Hey, du wirst mit deiner Familie leben, aber hier wirst du sie, yani wirst du unbedingt sich von ihnen trennen müssen. Jeder muss sich von ihnen trennen. Wie Allah Azza wa Jal, yani, Muhammad zum Berichten ließ. Liebe wen du willst, du musst dich von ihm trennen. Aber im Paradies nicht. Im Paradies wirst du inshallah. Hey du, stell dir vor, du mit deinen Eltern und deinen Großeltern und deinen Kindern, deinen Frauen, deinen Neffen, alle zusammen werdet ihr im Paradies leben. Für Ewigkeit zu kommen. Niemals Streit, niemals mit einer Nase, yani, niemals mit einer Schnupfen haben, niemals mit einer auf Toilette gehen im Paradies, niemals mit einer krank im Paradies, niemals mit einer neidisch sein im Paradies auf einen anderen. Niemals wird einer älter werden im Paradies. Allahu Akbar. Schönheit für die Ewigkeit. Leben für die Ewigkeit. Genießen für die Ewigkeit, liebe Geschwister. Und das alles. Und im gleichen Moment, Allah ist mit dir zufrieden. Für alle Ewigkeit ist er mit dir zufrieden. Und niemals auf dich zornig. Niemals wird Allah auf dich zornig sein im Paradies. Und er wird dir das sagen. Was wünschst du dir, mein Diener? Ich werde niemals auf dich zornig sein. Ich werde Ewigkeit mit dir zufrieden sein. Allah, liebe Geschwister, was für ein Paradies ist das? Was für ein Gewinn ist das, liebe Geschwister? So muss es für uns eine Aufmunterung sein, dafür zu kämpfen, dafür zu beten, dafür zu spenden, dafür aufzustehen, dafür zu Allah zu rufen, dafür geduldig zu sein, liebe Geschwister. Und jazakum Allahu khair, wa barakatuhu fikum. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بقد الليث الغالي بقد السر المتين بقد هو العين كانت الدمع والضمائر في ولي خايف من البعد ياخذ.